als Allah sie dir in deinem Schlaf als wenige zeigte. Und wenn er sie dir als viele gezeigt hätte, hättet ihr wahrlich den Mut verloren und über die Angelegenheit miteinander gestritten. Aber Allah hat euch bewahrt. Gewiss, er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid.